Wutpilger-Streifzüge. Ich hörte sagen. Fragmente aus Politik und Kultur. Einen Kult des Neuen. Und das Neue folgt stets einem Zwang der Überbietung. Das Neue. Nasenscheidewand. Immer wenn ich mich sedier, glaub ich, dass mir nichts passiert. Dass die Welt mich in sich trägt. Dass sich nichts außer mir bewegt. Immer wenn ich etwas zieh, sink ich glücklich in die Knie. Spür die Wahrheit schemenhaft. Ich bin nicht für dich gemacht. Und die Nasenscheidewand ist schon lange weggebrannt. Hat mich verändert und gequält. Hab nie erkannt, was mir fehlt. Kannst du mir helfen? Es ist so viel passiert. Ich habe es noch nie allein geschafft. Ich habe doch keine Kraft. Am Samstag, dem 19. September 2020, fand vor dem schiefen Haus in Halle eine Kundgebung statt. Demonstriert wurde gegen die Räumungsklage, der sich die Bewohner des schiefen Hauses ausgesetzt sehen. Daneben wurde außerdem der Live-Musik gefrönt und das asoziale Element in der nördlichen Innenstadt zelebriert. Zwischen den ersten beiden Corona-Wellen eine der wenigen Zusammenkünfte kollektiver Art. Auch nach Beendigung der Kundgebung wurde in den Abendstunden auf der Straße Alkohol zu sich genommen. Als am nächsten Morgen das Erwachen folgte, lag auf dem Tisch im schiefen Haus, wie ein Zeichen vom Vorabend, ein schwarz-weißes Kopiermagazin. Middle Class Fantasies, Literaturzeitung, Fanzine, Polit. Ausgabe 2, Sommer 2020. 4 beidseitig bedruckte A3-Blätter, gefaltet auf A4. Darin erfrischend radikale und kompromisslose Prosa. In dieser Sendung werden Teile dieses Literaturfanzines vertont. Enthalten ist außerdem ein Interview mit den Machern von Middle Class Fantasies, inklusive einer Erklärung. Herzlich willkommen zu einer Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge. Diese Sendung ist gewidmet an einen, der am 19. September vor dem schiefen Haus dabei war und der nun nicht mehr lebt. Ludwig Stadler, aka Louis, 13. Juli 1988 bis 23. Dezember 2020. Rest in Power, Agent Power. Ich vergesse was nach. Ja, ich sitze hier mit zwei Machern von dem Underground-Fanzine Middle Class Fantasies. Vielleicht können sie sich erst mal vorstellen. Nee, noch nicht, Karl. Warte. Hallo, ich bin Gregor. Okay, Gregor, wie ist es denn ursprünglich dazu gekommen, dieses Fanzine zu machen? Was war so der Gedanke dahinter? Jetzt muss ich erst mal nachdenken. Das Hauptaugenmerk von Middle Class Fantasies ist Literatur. Es gibt dafür kaum Regeln, außer dass die Texte etwas Rebellisches, Wütendes und Künstlerisches an sich haben. Möglichst subversiv, sprich eine radikale Wucht auf politischer, philosophischer, künstlerischer Ebene wäre gut. Politisch sind wir im linksradikalen und antiautoritären Bereich angesiedelt. Wir verachten aber alle existierenden Szenen, denn wir sind so abgefuckt wie die politische Realität. Middle Class Fantasies ist ein Experiment jenseits des Mainstreams. Gossen, Milieuliteratur, Antipop, Expressionismus, Surrealismus, Science Fiction, Philosophie, Politik und Rebellisches ohne Schublade. Über eingesandte Texte wird in einem Zentralkomitee entschieden. Pseudonym ist Pflicht. Adrenalin. Wenn das Adrenalin durch meine Adern pumpt, fange ich an zu leben. Fühle mich dann immer so, wie sich Mia Wallace gefühlt haben muss, als sie eine Spritze ins Herz geballert gekriegt hat. Der Normalzustand ist eher so Überdosis und Herzstillstand. Wenn mir dann aber Vincent Vega eine Nadel drückt, dann verwandeln sich die Toxine in den Quell der Kraft. Da soll man mich nicht falsch verstehen. Ich bin nicht einer dieser Typen, der Klassiker der Filmgeschichte oder abgedroschene Floskeln zur Beschreibung seiner Gemütslage heranzieht. Hätte natürlich auch ein Shore-Junk aus dem Frankfurter Bahnhofsviertel herhalten können, aber da fehlt dann eben zumeist ein Fukuhila-Ami, der diesem eine Adrenalin-Fertigspritze setzt. Da treten sie nämlich einfach drüber, weil das ja eh keinen interessiert. Die Penner und Junks am Bahnhof sind abgefuckte Abschaum, sagen sie. Solche Sachen sagen sie, während sie Koks schnupfen und Aktien vertickern. Wo ist der verfickte Tarantino, wenn man ihn mal braucht? Adrenalin-Fertigspritzen für abnippelnde Junkies und Blutbad im Bankenviertel, das wäre mal was. Vielleicht ja dann nach der Revolution. Bis dahin müssen wir auskommen mit dem, was wir haben, und das ist bei mir gerade eine enorme Herzfrequenzsteigerung. Glück, würde ich sagen, da sonst der Mann in Uniform, der richtig Bock drauf hat, mich eklig zu vermappen, vielleicht eine Chance hätte, genau das zu tun. So bleibt mir Zeit für unsinnige Gedankenspiele über Heroin und Hollywood-Produktionen, wenn ich die Beine in die Hand nehme. Ich glaube nicht, dass er mich heute kriegt. Dafür bin ich viel zu gut drauf. Auch wenn die Raucherlunge drückt. Hoffe natürlich, dass meine Genossen und Genossinnen heute einen ebenso glorreichen Tag erwischt haben wie ich. Bis dato noch keine vermummte Gestalt fallen sehen. Erstmal ein gutes Zeichen, muss aber wahrlich nichts heißen. Habe mittlerweile einige Dezimeter zwischen mich und die Staatsmacht gebracht und so bleibt Zeit für weitere Plänkeleien. Wenn das Adrenalin durch meine Adern pumpt, fange ich an zu leben. Klingt vielleicht erstmal ein bisschen komisch. Da geht's aber ja echt nicht drum, dass ich so Bock drauf hab, vor Cops zu laufen oder dem Fascho eins auf die Nase zu geben. Da kannst du dir aber sicher sein. Bock auf die Scheiße hab ich nicht. Nur, was bleibt einem anderes übrig? Ist ja schön und gut, dass ihr mit Nazis reden wollt und an den Rechtsstaat glaubt, aber das erzählt doch mal jenen, die genau von diesen und diesem regelmäßig aufs Maul kriegen. Ist mir schon klar, dass du, Johannes, an die liberale Demokratie glaubst und dein Kreuzchen bei der FDP setzt, wenn dein Alter dir die Edelkarosse mit Arschheizung zum 18. vor die Fresse ballert und du nur einsteigen und erst wieder aussteigen musst, wenn du nach deinem abgeschlossenen Jurastudium in Papas Kanzlei 5.000 als Einstiegsgehalt kassierst. Da ist natürlich klar, dass du dich nicht für Umid interessierst, der mit 4 Geschwistern in einer 50 Quadratmeter Bude aufwächst, Mama putzen geht und Papa im Flüchtlingsheim dolmetscht. Bei Johannes ist ja Hopfen und Malz eh schon verloren. Der wird seinen Arsch so lange geheizt bekommen, bis wir ihm mal wirklich Feuer unterm Hintern machen. Dass du, Torben, der schon immer zu deinem großen Bruder aufgeschaut hat, der voll die coolen Thor-Steiner-Sachen trägt und Kategorie C hört, nicht solidarisch gegenüber Flüchtlingen bist, wundert mich nicht. Dass du in der Platte in Markranstädt aufgewachsen bist, Papa zu viel Sterni säuft, Schellen verteilt und keinen Job findet, tut mir verdammt nochmal leid. Dafür, dass du wegen dieser Umstände Menschen, die dir fremd sind, für diese Umstände verantwortlich machst, dafür hast du eine blutige Nase verdient. Das Scheißproblem liegt aber nicht allein bei Johannes und seinem verfickten steinreichen Vater. Zumindest nicht alleine. Dass die beiden an die liberale Demokratie glauben, braucht ja wirklich nicht zu wundern, da sie enorm von jener profitieren. Das Problem ist auch nicht unbedingt nur Torben und sein Kategorie C hörender Bruder. Paul, du zum Beispiel bist mindestens genauso Teil des Problems. Wenn du dir denkst, dass man ja echt mal was gegen den Klimawandel machen müsste und daraufhin Mitglied bei den Grünen wirst, denke ich mir nur, scheiße nochmal, du hast ja gar nichts verstanden. Wer zum Henker braucht noch mehr Greenwashing und CO2-Steuern, die sowieso nur zu Lasten der prekarisierten Teile der Bevölkerung ausgetragen werden? Wenn Luisa sich hinstellt und die mega vielen Unterschriften auf ihrer Petition für Amnesty abfeiert, dann kriege ich das Kotzen. Denn wirklich, Paul und Luisa, versteht mich nicht falsch. Ist ja wirklich löblich, dass ihr euch für das Wohl der Welt einsetzen wollt. Da seid ihr, Johannes und Torben, um Weiten voraus. Aber Symptombekämpfung ändert nun mal nichts, außer vielleicht, dass ihr zufrieden und mit einem Lächeln in eurer 100 Quadratmeter Wohnung in Berlin-Kreuzberg selig in die Traumwelt dümpelt. Und nichts anderes als Symptombekämpfung ist euer verfickter Privilegiertenaktivismus. Fahrt einmal nach Kongo und bezahlt 3.000 dafür, dass du einem kongolesischen Volk erklärst, wie krank fortschrittlich wir Europäer sind. Erzähl, wenn du wieder in Deutschland bist, allen auf der nächsten WG-Party, wie krass erfüllend diese Reise war und dass es dich total verändert hat, zu sehen, wie schlecht es anderen Menschen geht und dass wir uns doch echt glücklich schätzen können, wie gut es uns geht. Aber dann wundere dich nicht, wenn Zecken, die sich tagtäglich dafür einsetzen, dass marginalisierte Gruppen mehr Gerechtigkeit erfahren, nicht mal ein müdes Lächeln für dich übrig haben. Denn es hat Gründe, dass diese Gruppen marginalisiert werden und dermaßen viel Leid erfahren. Diese Gründe sind systemimmanent. Und indem ihr bestehende Verhältnisse reproduziert und damit progressive Ansätze unumgänglich kolportiert, streichelt ihr vielleicht euer Gewissen. Aber ihr seid dennoch scheiße nochmal ein erheblicher Teil des Problems. Normalzustand ist eher so Überdosis und Herzstillstand. Wenn mir dann aber Vincent Vega eine Nadel drückt, dann verwandelt sich die Toxine in den Quell der Kraft. Denn der Normalzustand ist ein abgefuckter Horrortrip, der dem Schaum vor dem Mund quellen und die Kotze sprudeln lässt. Immer nur ganz kurz davor am Erbrochenen zu ersticken, doch gerade noch fähig, die ganze ekelhafte Scheiße irgendwie rauszuwürgen. Wenn Rassisten durchs Land laufen und Menschen nur aufgrund ihrer Herkunft oder anderen kategorialen Zuschreibungen abschlachten, wenn Faschisten in den Parlamenten Grundlage für genau jenes legen, wenn Medienvertreter und Medienvertreterinnen genau diese in Talkshows einladen, weil das ja zum pluralen Diskurs dazugehört, wenn Menschen aufgrund ihrer Herkunft, Religion, ihrer Geschlechtszuschreibung oder sexuellen Orientierung diskriminiert und oder verfolgt werden, wenn die Akkumulation von Kapital über Privilegien entscheidet, wenn über Fortschritt und Wachstum gesprochen wird, obwohl dieser auf Ausbeutung des globalen Südens basiert, wenn trotz dessen von freiheitlich-demokratischen Grundwerten gesprochen wird und wenn Paul und Luisa diese angeblichen Werte internalisiert haben und für jene Paraphrasen einer Ausbeutungskultur einstehen, dann ist das der Grund, warum ich Aussagen fälle wie: Wenn das Adrenalin durch meine Adern pumpt, fange ich an zu leben. Aber nicht, weil ich meine Kraft daraus ziehe, dass ich behaupte, meine Sicht auf die Dinge sei differenzierter. Nicht, weil ich deswegen Bock habe, diesen Menschen beweisen zu wollen, dass sie falsch liegen, sondern vielmehr, weil genau jenes zeigt, dass es aufgrund dieser Ansichten umso wichtiger ist, zu kämpfen. Zu kämpfen gegen alles, was unterdrückt, für alles, das die Freiheit und Gleichheit aller Menschen gleichermaßen gewährleistet. It's okay, I'm a terrible person. save the whales too. But it's a fucking Wednesday afternoon, so a canvas bag and a smile is the best I've got for you. All the things that do, I don't disagree. Purgatory for me, purgatory for me. If I could only quit my job or join the hippie elite. Purgatory for me, purgatory for me. If I could only quit my job or join the hippie elite. Well, I haven't thrown myself in the road yet, or chained myself to a jumbo jet. Avoiding plastics, not very dramatic, is it? But one time I cycled all the way home, 'cause this planet is our only one. But nobody saw it, and I felt all the worse for it. It wasn't my fight. All the things that do, I don't disagree. Purgatory for me, purgatory for me. If I could only quit my job or join the hippie elite. Purgatory for me, purgatory for me. If I could only quit my job or join the hippie elite. If I had all that money in my pocket, drink all that local beer and ride that eco rocket. Organically hand-fed idols, transient low. The entire ocean on my lunch break. Oh no. All the things that do, I don't disagree. Purgatory for me, purgatory for me. If I could only quit my job or join the hippie elite. Purgatory. I will tell everybody for me. I just shot low purgatory. Bekannt. Bereits im 13. und 15. Fingernageldreck. Ich schlaf von 3 bis 5 Uhr nachts und wache auf ohne Arme und Beine, weil die Gliedmaßen ausgesaugt sind und in die Couch einsickern. Das war wieder ganz hartes Abschießen. Ganz übles Isohaftsaufen. Dass ich glaube, mein Zimmer ist in einem Fahrstuhl, sagt das unterversorgte Hirn. Ich warte auch auf einen Anruf von so einer Tusse. Aber da passiert nichts und ich fühle mich wieder unterversorgt und ausgesaugt von allem. Ist doch zum Kotzen. Alles voller Müll. Der ganze Planet. Und jede Couchritze in unserem Spiralarm der Milchstraße. Und geredet wird auch nur noch Müll. Hab auch selbst lang nichts von mir gegeben, wo was rumkommt bei. Und jeder macht nur PR und Social Media und Socialize, dass es einem hochkommt. Das ist halt die Frage, ob ein sinnloser Job was Gutes ist. Naja, schon. Aber wenn jeder Job auf der Welt sinnlos ist, es kommt eh der Tag, da vergammelt unser Spiralarm und wir gehen alle ein wie Fische an der Luft. Warum hören wir nicht einfach auf und geben uns geschlagen, ganz ehrlich? In meinem Kopf sind auch so viel hartnäckige Flecken. Die bekommt auch keiner mehr weg. Ich kremple mich ohne Balance auf die Beine und alles dreht sich. Mein Fahrstuhlzimmer fährt mit Höchstgeschwindigkeit nach oben, dass es mich hart in den Boden drücken will. Gestern auf dem Weg zur Arbeit 1 Million Menschen gesehen. In den U-Bahnen und so. 1 Million Wichser. Ich fühle mich so ausgesaugt. Ich schweb nur kurz gliedmaßenlos durchs Zimmer. Such was, aber hab's dann vergessen. Dann leg ich mich wieder in meine Ich-Pfütze. Und vegetiere ich weiter. Körper K.O. war vor 2 Tagen. Seitdem habe ich mich nicht mehr bewegt. Wie Fingernageldreck. Und fühle mich so. Der Fahrstuhl fährt heute noch in ganz tiefe Tiefen. Da bin ich dabei. Du bist einer von den Fans. Es geht um das Fansein. Middle Class Fantasies. Was ist das? Das ist doch blöd. Landliebe. Ich, Was war der Hintergrund, warum wir dieses Fanzine gemacht haben? Was war denn Ihr Hintergrund, Journalist zu werden? Ich wollte überlegen, wie man so das System erobern kann. Interviews zu mich. Was ist denn los, Mann? Das ist ein Interview mit uns beiden, weil wir doch dieses Fanzine rausbringen. Bring mich nochmal auf die Sprünge, Middle Kollege. Middle Class Company. Mystery. Fantasies. Company. Middle Class Company. Ja, was hat denn der Name zu bedeuten eigentlich? Wir sind eine Firma der mittleren Klasse. Stimmt das? Nee, wir sind nicht die Firma der mittleren Klasse, wir sind die Firma, die Fantasie der mittleren Klasse. Firma für Fantasie in Middle Class. Sis. Stimmt das? Company. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt. Nee. Das Magazin über die Mittelklasse-Träumereien. Die Ideologie der Mittelklasse verhilft einem Teil des Proletariats zur Illusion, besser dazustehen als der unterste Teil der Gesellschaft. Die Devise ist, nach oben zu buckeln und nach unten zu treten. Die sogenannten Mittelklassen sind der Hort des Faschismus, der gegensätzliche Interessen in der Volksgemeinschaft miteinander verschweißen möchte. Vor den Fantasien der Mittelklasse gilt es, zu Recht Angst zu haben. Unsere Konsequenz ist der gehörige Verrat an dieser Klasse, aus der wir kommen. Es gibt nur oben oder unten und wir wissen, dass wir ganz unten angekommen sind. Each other and joy. Leben ein Meisterwerk war. Visage und Gulasch. Die Samstagsschicht geht so spät los, das ist schon Sonntag. Und wenn ich heimkomme, ist es eigentlich schon so gut wie Montag. Im Club am Einlass, das ist so ein kleines 3-Quadratmeter-Kabuff und wir hocken da zu dritt über 9 Stunden drin. Weiß gar nicht genau, was die anderen genau machen. Einmal der Türsteher, aber gab noch nie Stress, zumindest nicht seit den Baseballschlägerjahren. Und der Chef, nur zum Chef sein und Gin Tonic saufen da. Ich war da ganz kaputt aufgetaucht in der Nacht. Geklatscht. Zwischen zu schwachem Gammelkaffee, der nicht wirkt, und Bier, das die Nerven nicht beruhigt. 9 Stunden halte ich das nie durch. Dazu ein Speedkater, der weniger auf den Körper geht, sondern eher so ganz emotional stumpf macht. Robotische Leere. Ich hasse das Chefsein so hart, das tut schon weh. Meine Trauer über die verlorene Liebe findet sein Äquivalent auf hohe Tiere. Hol ich mir ein Wasser bei den Bartussis. Und was für Tussen der Chef eingestellt hat. Genötigt. Die stellt man ein, sagt ihnen, die sollen sich was Knackiges anziehen, damit sie den Gästen was bieten. Und wenn sie dann von Suffköpfen belästigt werden, ist man aber schwer schockiert und prangert es an. Der Kaffee ist untrinkbar. Seit Jahren gibt's dann einen blinden Fleck in der Zuständigkeit. Niemand spült das Ding aus. Die Songauswahl nervt. Da fühlt sich auch nicht zuständig, was Gutes zu spielen. Die Upper-Downer-Balance voll mörderisch und nur das Kontern am Kontern am Kontern. Da kommt ein Neger rein, meint der Türsteher. Seine Worte, nicht meine. Und die Negerwolke stinkt nach Dritte Welt und Linsen mit Dampf, meint er. Das war in seinem Fetischclub damals anders. Da wollten die Kanaken mal Schutzgeld erpressen. Denen ist er mit der Kalaschnikow im Gebüsch aufgelauert. Hab gefragt. Am Einschlafen. Aber nö, kein Nazi. Alles gut. Nix los und nur am Wegpennen. Existenziell deprimiert. Hab da noch eine Bombe auf Halde. Ampfer unter anderem in einem Stückchen Papier. Schluckbereit. Ob die heute noch zum Einsatz kommt? Dachte, ist bisschen zu stark geworden. Zu Recht. Das hohe Tier im Raum kontrolliert, dass ich wach bleibe und pennt dabei selber fast ein. Die Ironie dahinter bleibt ihm verborgen. Ich penne hier und da mit offenen Augen, geschlossenem Mund und während ich mir Baseballschläger und Kalaschnikow-Stories anhöre und immer wieder robotisch Ja sage. Eine Gazelle schnarcht auch nicht in der freien Wildbahn. Sonst würde ja ein hohes Tier kommen und sie aus ihren Gazellen-Fickträumen reißen. Da kommt eine Frau alleine zur Tür rein. Der Türsteher sagt mal, sag mal, von wegen, das erwartet man ja gar nicht, was du da... Ihre Jacke, die sie auszieht. ...alles drunter hast. Eintritt ist frei. Mein Job ist komplett sinnlos. Kapitalismus ist dann im Endstadium, wenn die Arbeit nicht nur absolut skrupellos erzwungen wird, sondern auch absolut sinnlos ist. Es ist das Konzentrieren von gesellschaftlicher Anstrengung auf den Profit eines einzelnen Fetischismus, eines einzelnen Menschen. Im Endstadium. Das ist der Endpunkt. Das ist die Grenze des endlosen Wachstums. Danach können wir höchstens noch nach Proxima Centauri reisen und den Schlupf vom grünen Stern kolonisieren. Oder wie will man sonst erklären, dass sich Arbeiter aus dem Fenster der Fabrik stürzen, wenn sie die Arbeit an Elektronikschrott, der in 2 Jahren auf einer Deponie im Ozean schwimmt, nicht mehr ertragen? Dass K-Pop-Stars halbtot auf der Bühne kollabieren, um Nichtkunst zu produzieren, die jede Kunst verachtet. Ich stehe am Einlass, um ein freundliches Gesicht neben dem Türsteher-Fascho zu sein. Und der steht da, um nichts zu tun, außer wenn sich wer gekloppt hat, zu sagen, jetzt aber Schluss. Ich resigniere ein und schnarche. Der Chef schlägt mich halbherzig. Arbeitsplatz ist Rollenspiel. Wie im Fascho-Fetisch-Club. Und wehe, du spielst deine Rolle nicht. Er ist der alte Hase, der Chef, der Boss. Ich bin der Jungfuzzi. Seine Worte, nicht meine. Er spielt seine Chefallüren, ich muss meine Untertanenallüren spielen. Er gibt Befehle, ich muss alle halbe Stunde mindestens fragen, ob ich noch dieses oder jenes erledigen soll. Ich soll lächeln, ich soll aufrecht stehen, die Hände aus der Hosentasche immer beschäftigt tun. Mit Abstand das Härteste an meinem Job. Danke sagen, wenn er mir meinen abgerundeten Mindestlohn ohne Arbeiterrechte und Organisation in die Hand drückt. Ich muss mir den Kalender freihalten, tratschen, Kollegen anschwärzen. Und wieso das alles? Weil er einen solchen Wissensvorsprung mir gegenüber hat? Weil er die geballte Kompetenz ist und ich ein Bubi, der noch grün hinter den Wascheln ist? Höchstens im Saufen hat der alte Sack mir was voraus. 3 Scheidungen hat er mir voraus. 1 Hausbrand und einen ganz, ganz bösen Brief vom Finanzamt. Herpes und 2 ungewollte Kinder. Es gibt niemanden, der 5 Jahre, 10 Jahre älter ist als ich, den ich respektiere. Meinst du mich? Kommt das von der anderen Seite des Kabuffs? Surreal. Hatte ich das laut gesagt? Der Kabuff wird größer und höher und wärmer als die üblichen 7 Grad Temperatur. Rotes Licht scheint kulissenhaft von der Decke und schwarzer, harter Plüsch bedeckt die Wände. Meine Arme hängen körperbefreit und schwerelos über mir. Ich stehe nach unten, nach oben, drehe den Kopf in seiner Achse um 180 Grad nach hinten. Ich bin an ein Andreaskreuz gefesselt. National und stolz. Der Türsteher kommt in Gestapo-Uniform auf mich zu. Mit Mütze und polierten Stiefeln und allem drum und dran. Verfassungsfeindlich. Er lässt seine Lederpeitsche in seiner Hand zucken und sagt, lächel doch mal, wir sind ja schließlich nicht in Dachau. Ganze Märkte lang ich eines, denn ein kleines Fenster, die anderen sind schon hier, warte nur auf dich. Du hast so lange davon geredet, komm, meine Macke, es war dein Name auf der Gästeliste, dein Name auf der Spaßeliste. Abi in der Gastro, komm, gib mir deine Hand. Abi in der Gastro, ja, stopp, den am Siegerstrand, siehst du all die nackten Körper, komm, wir wollen tanzen. Halt die Nase in der Luft, weg dich mit den Arsch, hol drei Fällen aus den Höhlen aus. Komm, sei nicht so schüchtern, niemand bleibt heute nüchtern. Niemand geht heute raus, noch ein Schluck, dann ist es aus. Komm, geh in der Gastgeber, komm, gib mir deine Hand. Komm, geh in der Gastgeber, Gast und den Anzug am Strand. Peitsche schnappt. Ich schrecke mit aufgerissenen Augen aus dem Schlaf hoch. Mein Chef schläft selber, der Türsteher ist sonst wo, Gäste kommen heute eh keine mehr. Zu Recht. Das war schon ganz schön schockierend. Auf den Schock jetzt aber, denke ich mir. Ich hole mir mein Bömmchen aus der Jackentasche und schlucke es trocken runter. Letzte Woche hat mich mein Chef eh bei so einer Aktion erwischt. Er wusste, dass das Drogen waren. Ich wusste es. Mein Opa in der Hölle für Nazi-Folterer wusste es. Was ist denn das? Kaugummi. Aha. Jeder hat sein Rollenspiel gespielt und gut ist. Das ist hier die Gastro immerhin. Das schockt hier nicht. Diese Erfahrung lasse ich gelten vom Chefschwein. Der hat sicherlich schon mehr Bömmchen um 4 Uhr morgens geschluckt. Den Türsteher Otzen schnorre ich in harten Zeiten bestimmt auch mal um Pervertin an. Alles gut. Ich funktioniere wunderbar. Ein paar Gäste gehen. Ich bin nett, wie eh und je. Und charmant und jeder meint fröhlich zu mir, bis nächste Woche. Der Chef auch wieder wach. Besoffen, aber... Da wird's schlimm. Das Visagengulasch beginnt. Gar nicht so einfach manchmal. Meine Sozialphobiker-Tage. Also die ganz harten. Die sind ja eigentlich schon vorbei. eh nur Arschgesichter unterwegs, dachte ich mir irgendwann. Das hat geholfen. Ich sollte ein Buch drüber schreiben. Aber manchmal rausgehen und sich selber so angucken, das ist schon eklig. Also mit der Visage ist das so. Die darf erstmal nicht zu verkrampft sein. Und die Stirn hat man immer zusammengezogen, weil man ja eh immer wütend ist. Ich bemühe mich schnell, das zu beheben. Der Chef schielt zu mir herüber. Das Klotzen so behindert. Okay, visagentechnischer Rückzug. Ich versuche, jede Spannung aus den Gesichtspartien zu nehmen. War schon arg verkrampft. Aber ja, das ist es. Warte mal. Wir haben da einen Spiegel im Büro hinten raus. Es sind nur 3 Schritte rückwärts. Gespürlos. Ich guck rein und erschrecke. Heute ist wohl Nacht der lebenden Toten. Hey, ruft der Chef nach hinten. Was quietscht da so? Ja, verdammt. Meine Zähne sind wie bekloppt am Knirschen. Boah, das Teufelszeug pfeffert schon ordentlich rein, oder was? Ich komme wieder auf meinen Posten. Bald machen wir Schluss. Komm schon mal fegen. Und besorg dir mal einen Kaugummi. Tut ja beim Zuhören weh. Ja, ja, hab ich. Schon gefegt, oder wie? Hä, was? Ja. Der Visagengulasch kommt mir aus, rutscht mir aus der Hand und knallt auf den Boden und suppt alles voll. Na, ich mach dir mal die Abrechnung. Verschwindet der Chef zur Tür raus. Ich reiße den Mund auf, als würde ich auf was kauen. Kaugummi habe ich keinen. Höchstens auf meiner Zunge beiße ich ein Stückchen raus. Hey, so eine Fresse kenne ich, Crystal, wa? Meint der Türsteher zu mir. Gleichgültig und kalt wie in Kafkas Türhüterparabel. Er ist als Türhüter vor der ersten Tür nur ein ganz kleiner. Jeder, der noch hinter ihm kommt, ist nach 3-mal fieser und mächtiger. Josef K., finde ich, kann sich nicht beschweren. Das K. steht für Ketamin, habe ich mal wo gelesen. Aber ich will zu der scheiß Tür raus. Raus in die frische Nachtluft. Nee, nur Speed. Glaub mir, das war was Härteres. Meinst du? Ja, ich hatte da mal einen Kumpel, der war auf Urlaub oder mit Weibern oder mit Band unterwegs, weiß jetzt auch nicht mehr genau. Da ging auch nonstop Pep rundum, er hat das Zeug weggespachtelt wie ein Maurer. Hat aber nichts mit beigesteuert, so rein finanziell, als die Ampfer aufgestellt wurde. Da wurden die anderen Typen ganz schön angepisst, Schnorrerzecke so von wegen. Da haben sie ihm einfach eine saftige Methline aufgelegt und ihm unter seinen obszönen Bosch-Staubsauger-Zinken gehalten. Dann kannst du jedes Nasenhaar einzeln für Drogenschmuggel anklagen. Danach war der 3 Tage wach und wollte nur pennen. Hat ihn ganz schön mitgenommen. Wach wie ein Soldat, aber wenn er sich bloß zum Scheißhaus bewegte, wurde er nur blöd angemacht, er soll die Fresse halten. So richtig Locked-In-Syndrom. Ja, der war ziemlich durch. War monatelang nicht derselbe. Meinte seine Freundin auch immer. Der hatte einen an der Klatsche, aber keiner glaubt mir das. Hab sie auch nicht geglaubt. Aber auch wenn ich das nicht wollte. Wer will sich denn mit so einer Scheiße befassen? Da lacht man lieber drüber und fertig. Aha. Na gut, hier dein Geld, kannst abhauen, kommt der Chef an. Ach du Scheiße, voll der Laberflash. Am Ballern wie ein Soldat, wie ein Kalaschnikow-Gebüsch-Nazi. Okay, sag ich nur, noch eingeschüchtert und stürze ohne Jacke zur Tür raus. Na hey, viel zu hart. Ich werde heimfahren und mich benehmen. Nüchtern werden. Morgen dann nur Wasser trinken und heilfasten. Sonntag gehe ich in die Kirche. Der Himmelvater möge mir verzeihen. Ich marschiere einfach drauf los, als wäre Blitzkrieg, nur um mich auszupowern. Ich komme nicht weit. Auf einer Pseudoparkbank mache ich schlapp. Der Körper hat Energie wie nichts Gutes, aber mir wird's gerade einfach zu heftig und will mich in meiner Panikattacke an was klammern. Ich lege mich auf den Rücken und gucke in den Sternenhimmel. Hektische Gedanken konsumieren mich. Mehr, mehr, mehr. Auf einmal Krach. Billig Elektro aus einer Box. Da kommen ein paar angetürnte Typen an. Ziemliche Akros, sieht man schon an den Schatten. Oder Scheißdreck, jetzt geht's hier aber los. Ich taste mich ab. Verdammt, die Jacke habe ich vergessen. Da geht mein Restvorrat, der mich morgen über den Tag bringen sollte. Da hatte ich Pfeffer drin. Was soll ich jetzt tun, verdammte Scheiße? Ich setze mich aufrecht hin. Ganz stramm und kerzengerade. Schulter möglichst gerade, Fäuste sichtbar in den Hosentaschen. Möglichst hart, aber schon ziemliches Körpergulasch, wenn man ehrlich ist. Herzschlag runterdämpfen. Sie kommen. Hey, was, Alter? Spucke ich. Hast meine Kippe, Kollege? Antwortete er. Hä, was? Trottel. Nee, sorry. Schade, schade. Ein bisschen Pep, Junge? Ja. Kann nicht schaden, oder? Verluste bilanzierten. Trommelfeuer. Informationen werden im Alltag meistens über Gesten und Worte weitergegeben. Entweder in gesprochener oder in geschriebener Form. In der Fülle der im digitalen Zeitalter omnipräsenten Informationsangebote und Meinungsbildungsmöglichkeiten verliert sich der Fokus jedes Betrachters. Enge Netzwerke überlagern sich ständig weiter wuchernd gegenseitig. Auf Plattformen im Internet gehen bestens in die Gesellschaft integrierte Individuen mit ihren Vorzügen und Privilegien hausieren, aus Einsamkeit vermutlich. Absurde Vorstellung. Wenn man die gleichen Worte immer wieder neu übereinander schichtet, entstehen vielleicht irgendwann neue. Wenn man die gleichen Worte Wenn man die gleichen Worte immer wieder neu übereinander schichtet, entstehen vielleicht irgendwann neue. Raum, tut sich auf. Bewegung. Rhythmik. Es ist so laut hier drin, man kann gar nichts erkennen. Schrecklich, wie nervös immer alle sind, denke ich. Besonders jetzt, wo es so aussieht, als ginge es langsam wieder abwärts. Totalitarismus, Trommelfeuer, denke ich. Trommelfeuer bedeutet lang anhaltenden und flächendeckenden Artilleriebeschuss. Wie bei einer Belagerung. Oder einem Stellungskrieg. Oder bei medialer Berichterstattung. Oder Sinneseindrücken. Information halt. Als wäre irgendein Filter nicht richtig installiert. Reizüberflutung, Trommelfeuer. Wir sind nur Informationsüberträger. Ob wir verstanden werden, hängt von der Präsentationsform, der Aufbereitung und unserem jeweiligen Gegenüber ab. Ich kann jedenfalls nicht mehr jedes einzelne Wort lesen. Aber darauf kommt es hier ja wohl auch nicht an. Alle denken immer, sie hätten auf einmal die Wahrheit gefunden. Ganz alleine. Dabei sein ist alles. Mach das Beste aus deinem Körper. Weil 20 Minuten Fitness am Tag reichen. Bring endlich die Erwerbstätigkeit mit deiner Familie in Einklang. Lass deine Krankenkasse deine Vitalfunktion überwachen. Lidl lohnt sich. Jeder schreit dasselbe in die leeren Kontaktanhäufungen des digitalen Äthers. Als Antwort bekommt man nur noch mehr vom gleichen Geschrei. Schon spannend, wie sehr Realitäten auseinanderklaffen können. Wie anbetungswürdig die Bilder sind, die wir uns von unserer Spezies zeichnen. Und wie enttäuschend der zweite Eindruck. Nachdem die Begeisterung über unser Bewusstsein schon wieder abgeebbt hat. Jeder ist sich selbst sein Gott. Jeder denkt, er verdient, was auf seinem Teller liegt und ist sich sicher, dass er noch ein wenig mehr vertragen könnte. Europa halt. Nervosität halt. Eine Art von neuem Barbarentum. Wie ist so die Textauswahl? Wie funktioniert das bei euch? Also schreiben euch Leute oder schreibt ihr das selber? Schreiben wir selber. Und wie ist so der Schreibprozess? Wie? Ja, meine Große. Also ich schreibe sie nicht, das schreibt Jonas. Also ja, schnell. Gregor. Nee, wie heißt der? Gregor. Wie, also schnell? Schnell, ja. Wie kann man sich das vorstellen? Das kann man sich eigentlich nicht vorstellen, so schnell ist es. Schneller als Lichtschnelligkeit. Aber jetzt ist da komischerweise seit einem halben Jahr auch kein Magazin mehr erschienen. So schnell ist es nicht jetzt. Ist da was in der Mache? Warum dauert das so lange? Ich bereite was vor, ja. Darüber kann ich jetzt noch nicht reden. Und es dauert dann länger als die anderen Male. Das geht so schnell kann man sich das gar nicht vorstellen. Haben Sie noch was hinzuzufügen? Nö. Es braucht keinen weiteren Blog. Es braucht keine weitere Instagram-Story, es braucht keinen weiteren Poetry-Slam. All das haben wir zum Kotzen satt und wir haben nichts damit zu tun. Aus diesem Grund erscheint Middle-Class Fantasies als kopiertes Schwarz-Weiß-Fanzine. Es braucht Magazine, die wie eine Schnellfeuerwaffe funktionieren. Wir wissen, dass die Waffen, die uns zur Verfügung stehen, mitunter immer wieder unter einer Ladehemmung leiden. Wir machen uns über unseren Stand jenseits aller Stellungen nicht die geringste Illusion. Der Ausgangspunkt ist scheiße, deshalb gilt es sich zunächst erst einmal in aller Negativität auszukotzen. Ja. Kein Kommentar. Ja, na dann. Vielleicht, was ist Poesie für euch? Poesie. Warte. Jesop. Jesop. Rückwärts gesprochen, Jesop. Poesie. Isiop. Isiop, genau. Isiop. Also Poesie ist ja rückwärts gekriegt. Isiop und Isiop ist quasi die lateinische Vorsilbe für Denken. Denken, aber auf Griechisch. Also lateinische Vorsilbe auf Griechisch. Also Isiop. Was war das mal? Isiop. Genau, Isiop. Isiop. Ja. Isiop. Hm? Genau. Ja. Denken. Ja, ich komme nie weiter. Ja, ist alles, eigentlich ist alles, was zu sagen war. Genau. Stimmt das? Ja. Poesie ist der Ausdruck des wirklich Erlebten. Poesie erhebt einen unmittelbaren Anspruch auf Allgemeinheit und Wahrheit. Poesie ist der Versuch einer nicht entfremdeten Sprache. Weil im Spektakel das Wahre ein Moment des Falschen ist, muss diese Sprache auf Formen höchstgradiger Verfremdung zurückgreifen. Das, was unmittelbar, nah, gewohnt ist, müssen wir uns fremd machen, um es erkennen zu können. Middle Class Fantasies ist daher kalt, hässlich und unbarmherzig. Schwanger. Meine Freundin, die ist schwanger. Mich trifft ein Hammer, mitten auf den Kopf. Ich frag mich, wie konnt's passieren? Sowas riskieren, was bin ich ein armer Tropf. Mein Mädel kriegt ein Kind, so blöde sind nur Deppen wie ich. Soll abtreiben, die Lösung sein, zuerst den Kleinen und danach am besten noch mich. Sie ist schwanger, so eine Scheiße. Nie gedacht, dass ich mal so eine Scheiße baue. Und das Schlimmste an dem allen, es wird ein Mensch. Was für eine arme Sau. Ihr hörtet eine Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge, in der Teile einer Ausgabe der Literaturzeitung Middle Class Fantasies vertont wurden. Ihr hörtet Texte von Justus Jonas, Oxymoron, Mensch Meyer und Vincent Divine. Es empfiehlt sich, nach den ersten beiden Ausgaben von Middle Class Fantasies Ausschau zu halten, denn dort ist wesentlich mehr zu lesen, als hier zu hören war. Am Mikrofon verabschiedet sich Lukas. Yeah.